Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen. Das, wofür die Autorinnen der Courage in der Bundesrepublik kämpften, Feminismus, das war in der DDR kein Thema. Das war ja schon von oben verordnet. Und damit es auch funktionierte, gab es Förder- und Weiterbildungsprogramme für Frauen, Krippen und Kitas, den Haushaltstag. Und eine Frauenzeitschrift gab es auch. 1963, mehr als 10 Jahre vor der Courage, erschien zum ersten Mal Für dich. Hatten die Frauen in der DDR gegenüber den Schwestern im Westen also die Nase vorn? Gieslinde Schwarz, ehemalige Für-Dich-Redakteurin, hat sich Gedanken gemacht über Anspruch und Wirklichkeit. Im September 1976 war meine DDR-Frauenwelt noch ziemlich heil. Wir sind gleichberechtigt und stehen alle Wege offen. Seit kurzem galten neue sozialpolitische Maßnahmen. Längere Mütterzeit, ab dem zweiten Kind bezahltes Babyjahr und 40-Stunden-Woche. Ich war 23 und seit wenigen Monaten Mutter. Die Zweifel begannen, als ich in die kleine Lokalredaktion zurückkam. Die ausnahmslos männlichen Kollegen mobbten, wenn ich nach einem 10-stündigen Arbeitstag die Redaktionsräume verließ, um meinen Sohn aus der Krippe zu holen. Bissige Bemerkungen, als ich mich weigerte, an spätabendlichen Besäufnissen teilzunehmen. Wie war das also mit der Gleichberechtigung? Immerhin hatte sich der Staat DDR dieses Projekt von Anfang an auf die Fahnen geschrieben. Krippen und Kindergärten, Frauenbildungspläne, Sonderstudien. Vieles, wofür unsere Schwestern im Westen auf die Straße gingen, war für uns selbstverständlich. Über unseren Kinderwunsch durften wir seit 1972 selbst entscheiden. Wir standen im Beruf, unseren Mann, waren materiell unabhängig und ließen uns ganz selbstverständlich scheiden, wenn uns eine Verbindung erdrückte. Seit Beginn der 70er Jahre war es überall zu lesen. Die Frauenfrage galt als weitestgehend gelöst. Ich aber hatte das Gefühl, nichts wirklich zu schaffen. Nicht im Beruf, nicht als Mutter, nicht in der Ehe. Ein ewig schlechtes Gewissen. Das änderte sich auch nicht, als es mir schließlich gelang, zur einzigen Frauenzeitschrift der DDR zu wechseln. Mit inzwischen 2 Kindern stand mir nun eine 40-Stunden-Woche zu, oft genug waren aber gerade zum Feierabend Beratungen angesetzt. War ich auf Dienstreise, verfiel dieses Recht sowieso. Genau wie der Haushaltstag und lange Zeit auch das Babyjahr waren solche Vorteile ausschließlich an Frauen adressiert. Nach und nach begriff ich. Diese angeblichen Privilegien bewirkten oft genug das Gegenteil. Sie verwiesen uns zurück an unseren natürlichen Platz, die Familie. Nun ging es nicht mehr um Emanzipation, sondern um Bevölkerungspolitik. Der Staat brauchte Kinder. Folge dieser Muttchenpolitik, Männer zogen sich zunehmend aus Vater- und Haushaltsverantwortung zurück. Frauen wurden verunsichert und galten oft auch in der Arbeitswelt als unberechenbarer Störfall. Es waren wenige, die sich unter dem Dach der Kirche fanden und darüber redeten. Eine öffentliche Diskussion war in der DDR nicht möglich. Auch nicht in der Frauenzeitschrift Für dich. Kein Nachdenken, was unter Emanzipation wirklich zu verstehen sei. Feminismus war ein verpönter Begriff. Gefährlich, klassenfeindlich. War also alles falsch? Waren wir Bieder brav und angepasst, wie es nach der Wende oft hieß? Inzwischen kenne ich beide Seiten und weiß, so gering war das nicht, was wir da hatten. Und es wirkt nach. Bis heute wollen Frauen im Osten häufiger berufstätig sein als jene im Westen und dies auch noch, wenn sie Mütter sind. Sie probieren unterschiedliche Familienformen aus und legen weniger Wert auf die Ehe. Das Problem in der DDR war ein anderes. Uns wurde beschieden, dass dies schon alles sei. Keine Chance zum Streiten, keine Chance für Veränderung, keine Emma und keine Courage. Gieslinde Schwarz über Anspruch und Wirklichkeit der Gleichberechtigung von Mann und Frau in der DDR.